Und ich trinke den Wein im Dezember und ich schmecke den Sommer heraus. Und ich seh durch die Eisblumenfenster und ich träume mir Sonne vors Haus. Und ich singe ein Lied von der Liebe und ich denke natürlich an dich. Und ich trag deine silberne Kette und an alles erinnere ich mich. Und ich seh mich nach dir wie im Fieber, alle Sinne geschärft und erwacht. Und mit jedem Tag hab ich dich lieber, wenn du heute auch schon bei mir wärst. Ah. Heute halt ich deinen Brief in den Händen und ich lese nur eines heraus. Diese Zeilen sollen alles beenden. Schwarz auf weiß sagst du mir, es ist.